Zentral auch das Beil, Pfeilspitzen, steinzeitliche Werkzeugkiste. Sie hat jede Menge Gegenstände dabei, die in historischen Zeiten als männlich gelten werden. Allein an den Beigaben ließe sich das Geschlecht der bestatteten Person nicht bestimmen. Zementierte Genderrollen sind kein Faktor unserer tiefen Vergangenheit. Deshalb müssen wir aufpassen, nicht den Fehler zu begehen, den Geschlechterklischees unserer Tage zu erliegen und Frauen allenfalls im rituell heilerischen Kontext eine besondere Rolle zuzugestehen. In den späteren Zeiten der Bauern werden exklusive Beile in männlichen Gräbern als Symbol von Macht, später auch Herrschaft angesehen. Warum nicht auch schon früher, im Fall dieser Frau? Aus den Skelettuntersuchungen in Skateholm wissen wir, dass sich sozial höher gestellte Frauen gerade durch weniger Arbeit auszeichneten. Und unsere Heldin besitzt für ihre Zeit unterdurchschnittliche Muskelansätze. Nun muss aber bedacht sein, dass sich im an der Küste gelegenen Skateholm Ansätze einer komplexeren sozialen Organisation fanden, während im Land um die Saale egalitäre Gruppen lebten, die noch keine allzu nennenswerten Hierarchien besaßen. Keine Frage, die materielle Ausstattung des Grabes von Bad Dürrenberg würde gut mit der möglichen Profession einer spirituellen Expertin harmonieren. Dennoch finden sich einige Stücke, die in diesem Kontext überraschen, und zwar jene, die, wenn ein Mann im Grab liegen würde, schnell als die Insignien eines Anführers im weltlich-politischen Bereich interpretiert würden. Konstatieren wir also anhand der Ausstattung: Es handelte sich um eine höchst respektierte Frau, die Macht, in welcher Form auch immer, besaß.